Lass mich rin, draußen ist kalt und ich hab keiner, der mich halt. Wir stehen vor der Tür und weiß nicht wohin, lass mich doch rin. Ich weiß, ich war schon lange nicht mehr bei dir und deshalb bist du mir bis. Doch der Punkt war erreicht, wo jedes Wort zu viel ist. Einer von uns muss gehen. Doch jetzt ist Winter und ich bin allein. Die gute Idee ist in all hin. Und ich brauch jemand, der mal zuhört. Ach, wenn ich nix mehr sagen kann, der nochmal lud. Ach, wenn ich nix mehr sehen du. Und wenn ich falle, der mir dann Halt gibt. Lass mich schwimmen, draußen ist kalt und ich hab keiner, der mich halt. Ich steh vor der Tür und weiß nicht wohin, lass mich doch hin. Lass mich schwimmen, draußen ist kalt und ich hab keiner, der mich halt. Ich steh vor der Tür und weiß nicht wohin, lass mich doch hin. Danke. Ja.